willkommen bei Mumpitz und Glitzer, Folge Nummer 9, Wunder der Technik. Hallo Nils. Hallo Chris. So, jetzt nehmen wir auch tatsächlich auf. Wir hatten nämlich angefangen, darüber zu reden, wie die Sex and the City-Folge diesmal ist. Beziehungsweise du hast angefangen mit der Inhaltsangabe und wir haben nicht aufgezeichnet. Großartig. Genau. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass man die Rewatch-Folgen auch nochmal separat in einen eigenen Feed abonnieren kann, sodass, wenn jetzt jemand tatsächlich mit uns Sex and the City nachguckt, das Ganze in einen separaten Feed haben kann und dann Folge nach Folge sozusagen dann jeweils dann unsere Folgen nachhören kann. Genau. Und ich wollte dir nochmal die Anregung geben, dann einen eigenen Twitter-Account für den Rewatch-Podcast zu machen. Genau, das werden wir dann wahrscheinlich machen. Und welcher Twitter-Account das ist, das erfahrt ihr wahrscheinlich dann in den Shownotes, beziehungsweise dann über den normalen Podcast Feed, beziehungsweise Mumpitz und Glitzer Podcast, Mumpitz Podcast at Twitter, ja, so weiter. Egal. Genau, einfach auf Twitter. Oder halt in Folge 11. Oder in Folge 11, genau. Dann fangen wir mal wieder mit der Inhaltsangabe an. Ja, Wunder der Technik oder auf Englisch Turtle in Hair. Mr. Big erzählt Carrie, dass er nie wieder heiraten wird und löst damit bei ihr eine Krise aus. Miranda empfiehlt ihren Freundinnen einen Vibrator namens Rammler und Charlotte wird abhängig. Stanford schlägt Carrie vor, sie zu heiraten, damit er erben kann. Genau, das war mal wieder großartig. Also auch eine Folge, auf die ich ewig gewartet habe, nämlich echt? Bernie Turteltaub. Ja, okay. Unfassbar. Dieser Typ, wie würde man den beschreiben? Also jemand mit einer Glatze, relativ unattraktiv. Halbglatze. Ja, Halbglatze, genau. Unattraktiv, hat einen Mundgeruch, weil er komische Kräuter nimmt, damit er länger lebt. Ja. Okay, kann man machen. Genau. Nein. Okay. Ich finde, Mundgeruch ist eigentlich zu vermeiden. Also ist ja lustig, dass er dann sich gar nicht einsichtig zeigt. Nee, okay, irgendwann hört er dann ja auf, glaube ich, weil Samantha ihn ja dann halt so den Wink mit dem Zaunfall gibt, dass das ja, glaube ich, nicht so doll ist, wenn du die ganze Zeit einen Mundgeruch hast und keiner irgendwie einen, ja, haben möchte. Ja. Wobei ich nicht genau weiß, ob er dann darauf eingeht, oder? Das wird, glaube ich, nicht. Ich habe das so verstanden, aber es wird tatsächlich nicht wirklich aufgelöst. Daher kann man da auch nicht komplett sicher sein, ob er dann jetzt tatsächlich aufhört, die Kräuter zu nehmen oder nicht. Er lässt sich auf jeden Fall umstylen von Samantha und sieht dann tatsächlich erträglicher aus. Aber ich glaube, das ist seine Masche. Das fand ich ja faszinierend. Also sie lässt ihn doch sitzen zum Schluss. Jetzt machen wir gleich ganz Turteltaub durch. Mhm. Sie lässt ihn ja zum Schluss in der Bar sitzen, und weil sie einfach seine langweiligen Gespräche nicht erträgt. Oder seinen Versuch, die Pilzsorte festzustellen. Das ist irgendwie so ein Hobby von ihm, ist, dass er immer versucht, irgendwelche Sorten festzustellen. Und lässt ihn sitzen und dann dreht er sich direkt zu seiner Nachbarin um und fängt mit genau demselben Spruch an, mit dem er bei Samantha angefangen hat, indem er nämlich sagt, wie finden Sie mein Hemd? Das hat mir meine Ex gekauft. Ja, genau. Und ich dachte, so hat er sie ja dann auch angebaggert. Genau. Und ich dachte so, hey, vielleicht ist das seine Masche? Vielleicht appelliert er so immer an die jeweilige Frau, ihn quasi als Renovierungsprojekt zu betrachten. Und dann hat er halt eine Freundin, solange die ihn renoviert. Und irgendwann gehen die dann wieder und dann geht er zur nächsten. Ja, ist ein bisschen armselig, finde ich, irgendwie. Und auch anstrengend. Ja. Deshalb, ich verstehe, dass Samantha dann auch irgendwann die Nase voll hat und dann abhaut. Ich glaube, das ist auch so ein Verzweiflungsakt. Und diese ganze Folge fängt ja damit an, dass eine Freundin mal wieder von Carrie und von den anderen Mädels ja auch, die heiratet dann irgend so einen komischen Makler. Ich glaube, Carrie sagte mal zu ihr, oder sagte mal, dass Brooke, also so heißt die Freundin, zu ihr gesagt hat, er ist so langweilig wie ein Ziegelstein. Ja. Und es ist eine 100.000-Dollar-Hochzeit. Da habe ich auch überlegt, was muss man denn dafür auffahren, um 100.000 Euro für eine, Dollar für eine Hochzeit. Ich glaube, das geht relativ schnell. Und wenn du dann schon einmal die Location anschaust, dann hat sie natürlich ein teures Kleid. Das läppert sich, glaube ich, recht schnell. Und da waren ja nicht wenige Leute. Nee, das stimmt. Das sah mehr so nach 300 Gästen aus oder so. Ja, und das Schöne ist ja, dass die vier dann komplett in Schwarz kommen und sich als die Hexe von Eastwick bezeichnen. Das ist, also ist nicht mein Lieblingszitat, aber ich fand den Satz sehr, sehr großartig. Ja, total. Und auch so dieser Look, direkt in der Ecke. Kauert in einer Ecke sitzen und die Cocktails in der Hand haben. Wobei man nochmal erwähnen muss, dass die Hexen von Eastwick 3 sind und nicht 4. Aber. Stimmt, ja, genau. Das ist aber auch im Englischen auch als Hexen von Eastwick irgendwie bezeichnet okay. worden. Das hatte ich mal nachgeguckt. Ja, dann ist das nächste große Thema im Endeffekt, dass Carrie dann halt herumhadert, warum Big jetzt dann nicht wieder heiraten will. Ja. Das kommt aber auch erst zur Sprache, nachdem sich Carrie und Stanford zusammensetzen und Stanford ihr gesteht, dass er eigentlich ausgesorgt hätte, wenn er hetero wäre, weil seine Großmutter irgendwie großes Erbe hat. Und wenn er jetzt tatsächlich anfangen würde, hetero zu sein und eine Frau zu heiraten, dann würde er alles von ihr erben oder das meiste zumindest. Ja, oder zumindest seinen Erbteil ausbezahlt bekommen. Genau. Das zu Lebzeiten, glaube ich, war das. Ne? Voraussetzung, genau. Genau, und da beschließen die beiden, oder ja, was heißt beschließen? Also die, doch, den beschließen, glaube ich, auch tatsächlich zu heiraten. Sagen wir, sie gehen das gedanklich durch als Experiment. Ja, stimmt, genau. Dann sitzen die dann irgendwann mal halt tatsächlich bei der Großmutter. Stanford geht dann irgendwie oder verlässt den Raum, beziehungsweise die Oma schickt ihn dann geschickt irgendwie irgendwas besorgen. Und dann redet sie so richtig schön Tacheles mit Carrie. Sie wissen doch, dass mein Sohn schon Schwuchtel ist. Ja. Nicht mein Sohn, mein Schwiegersohn, nee, mein Enkel. Enkel. Ja, Enkel, genau. So womit dann klar ist, dass er wahrscheinlich nie was erben wird, egal ob er heiratet oder nicht. Ja, sie sagt ja auch irgendwie sowas, also Carrie, dass er höchstens auf die Kleider von der Oma genau. großartig hoffen kann, auf alles andere. Leider nicht. Ja. Ja, das nächste größte Thema ist dann Charlotte und der Rammler. Ja. Rabbit Pearl heißt dieses Produkt ja scheinbar und ist $92 teuer. Ja. Was ich jetzt, wie Miranda dann ja auch sagt, gar nicht so überteuer finde, wenn man bedenkt, dass sie 390 Euro für Schuhe ausgeben. Ja, und das ist, glaube ich, noch das Günstige. In den späteren Folgen sind das ja meistens so an die 500 irgendwas Euro, Dollar. Und das ist schon richtig, richtig viel, muss man sagen. Und für so einen Rammler. Unter Umständen hat man länger was davon. Ja. Charlotte, da können wir ja drauf eingehen, die ist ja dann irgendwie total begeistert erstmal, nachdem sie festgestellt hat, dass es ein rosa Vibrator ist mit einem Häschen drauf und noch leicht plüschig, also für Mädchen. Ja. Und ja, feststellt, dass sie mit diesem Rammler dann jedes Mal einen Orgasmus bekommt, was mich ja dann schon wieder extrem geschockt hat. Diese Unterhaltung, dass sie ja scheinbar nie zum Orgasmus kommt. Ach so, ja, bei ihren Männern. Bei ihren Männern, genau. Oder wenn, dann jedenfalls nicht 5 Minuten lang. Was auch schon wieder so eine Zahl ist, wo ich denke so, okay, 5 Minuten lang kommen, ja, kann man. Das ist wahrscheinlich nur als Frau. Ja, denke ich auch. Ja. Aber schon interessant, wie dann halt diese Situation ist, dass Carrie und Miranda dann Charlotte aus ihrem Loch rausziehen, aus ihrem Wichsloch oder weniger. Wobei ich das nicht so ganz verstehe, weil am Anfang stehen sie diesem Toy gegenüber so, also so positiv gegenüber und empfehlen ihr das und dann findet sie es ganz toll und dann holen sie sie wieder raus. Also ich meine, sowas gibt es ja, da kann man halt 2-3 Wochen warten vielleicht. Naja, ich glaube, so wie das in der Folge rauskam, hat das jetzt schon einige Termine sozusagen betroffen, wo ja, Charlotte dann angefangen hat zu sagen, ja nee, ich habe ja keine Zeit, ich habe ja... Ich bin so müde, sagt sie auch an einer Stelle, oder so fertig, dass sie zu Hause genau. bleiben muss. Genau, sie ist so fertig und das nächste ist dann irgendwie ein Überseegespräch. Hallo? Da muss sie sich Zeit nehmen. Ja, das ist schon sehr interessant und naja, auf jeden Fall kommen die beiden und retten sie sozusagen da raus. Ja. Dein Lieblingskostüm oder Outfit in dieser Folge? Mein Lieblingsoutfit war tatsächlich das von Stanford. Ich glaube, als die beiden sich treffen, hat er ein schwarzes Jackett und darunter ein geblümtes Hemd. Und ich bin gerade in einer Phase, wo ich florale Muster sehr mag. Deswegen fand ich das total schön. Das fand ich sehr, sehr schwul. Ja, da aber das ist ja nicht schlimm. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich es schön oder schlimm finde. Ich fand es schön. Also sonst neigt das ja dazu, eher schlimm zu sein, was Stanford anhat. Mhm. Ich erinnere nochmal an rosa Hemd und rote Krawatte. Aber ja. In diesem Fall fand ich das total schön. Ja, nö, das war wirklich okay. Und das schlimmste Outfit in der Folge? Na, alles, was Turtle Taub anhat, bevor Samantha ihn umzieht. Und selbst danach ist es noch nicht viel geschmackvoller. Aber dieses braun karierte Hemd war wirklich furchtbar. Oh ja, das war wirklich furchtbar. Das stimmt, ja, der ist auch wirklich Hochglanz von schlimm. Ja, mein Lieblingskostüm ist tatsächlich das Outfit oder das Kostüm. Das ist ja tatsächlich ein Chanel, Coco Chanel Ja. Outfit der Oma von Stanford. Ein rosa Outfit, In wenn diesem man klassischen Simpsons kennt. Chanel-Rosa. Genau, da trägt es nämlich auch die Marge in einer Folge. Da hat sie auch dieses klassische rosa Chanel-Outfit, was sie dann mehrmals umnäht. Sehr, sehr schick. Und sie hat das ja scheinbar in mehreren Farben, zumindest deutet sie das an. Eierschal. Die Eierschale, genau. Und ich glaube auch in Blau. Ja, genau. Ist großartig. Genau, das ist mein Top-Outfit. Und mein Worst-Outfit ist ein karierter Mantel von Carrie. So blau, gelb, grau. Ich kann das fand mich ich nicht nicht so erinnern. schön. Echt? Du findest sie schlimmer als Turtle Top? Nee, aber du hast den ja schon als Worst. Daher Ach so. Nehme ich das. Gut. Weil das war mir, glaube ich, auch ein bisschen zu einfach. Ja, natürlich, klar. So, dass ich das dann auch gleich übersehen habe. Entschuldigung. Nein. Ist jetzt kein Kritikpunkt. Das ist jetzt nur eine Anmerkung, dass ich das wahrscheinlich deswegen übersehen habe. Ja, was ist denn dein Lieblingszitat in dieser Folge? Also zum einen sagt Carrie an einer Stelle: Es ist immer besser, jemanden zu nehmen, der dich mehr liebt, als du ihn liebst. Die Leute erzählen mir dauernd Dinge, die ich nicht hören will. Aber dies hier ging eindeutig zu weit. Ja. Was ich sehr lustig fand, ich glaube, dass es am Anfang, als Brooke ihr irgendwas über die Beziehung sagt oder so. Aber ich fand es sehr schön. Und dann gibt es einen sehr sardonischen Kommentar von Mr. Big, als sie zusammen im Bett liegen und sie sagt: Gestern Abend hat jemand um meine Hand angehalten. Wirklich? Mhm. Und wer war das? Ein besonders hübscher, witziger junger Mann, der mit einem gewaltigen Erbe rechnen darf. Oh, ich verstehe. Jemand, den ich kenne? Kann sein, sein Name ist Stanford. Stanford Blatch. Und ich dachte, der wäre schwul. Ist er auch. Das ergibt sicher eine interessante Kolumne. Das fand ich einen sehr lustigen Satz, weil es klar macht, dass er sie in einigen Sachen überhaupt nicht ernst nimmt, sondern denkt, dass sie das nur macht, damit sie ihre Kolumne schreiben kann. Was ziemlich böse ist von ihm. Fies, ja, das ist echt fies. Es wirkt dann tatsächlich so, als würde sie ja tatsächlich nur mit ihnen rummachen und permanent noch neuen Erlebnissen suchen. Ja, genau. Ja, ich habe auch deins? Ein paar Zitate. Ich übertreibe es tatsächlich nicht, obwohl ich die ganze Seite voll mit Zitaten habe. Ohne ja. Scheiß. Da gibt es eine Szene, mal wieder mit Stanford. Da sagt er Folgendes: Ich habe genug von der ganzen schwulen Szene. Sogar Kerle, die sind wie ich, wollen keine Kerle wie mich. Irgendwie habe ich nicht diesen schwulen Look. Na, ich weiß nicht. Ich finde dich ziemlich schwul. Das ist echt sehr, sehr, sehr, sehr schön. Ja, einen sehr dramatischen Umstand, den er da schildert. Dass ja, er auch sich eine trifft sehr dramatische mit Leuten. Aussage, muss man sagen. Also das, ja. Er tut einen schon, also umso häufiger man ihn beobachtet und umso häufiger er auch tatsächlich auftaucht in dieser Folge oder in diesen ganzen Staffeln, tut er einen wirklich leid. Und am Ende der ganzen Staffeln, beziehungsweise dann in den Kinofilmen, werden wir ja dann deutlich zu spüren bekommen, wie es ihnen dann halt auch geht und was für Konsequenzen das Ganze auch hat jetzt über die Jahre hinweg. Was halt sehr interessant dann ist. Ja. Ich bin gespannt. Ja, darfst du auch sein, tatsächlich. Also Stanford hat zwar eine kleine Rolle, die immer so neben Carrie ist, aber ich finde auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die, glaube ich, ein bisschen unterschätzt wird. Ich finde, ich mag tatsächlich, dass er überhaupt dass er nicht so unter Klischees zusammenbricht, sondern dass er irgendwie eine sehr dreidimensionale Figur ist. Ja, und er hat Spaß dabei. Also er lebt die Klischees ja auch. Er nimmt sie auch nicht so ernst. Genau. Und das finde ich auch das Wichtigste. Ich meine, er kann halt nichts dafür, so wie er aussieht und so wie er sich gibt. Und das ist nun mal Stanford. Der kann nicht aus seiner Haut. Und er macht das Beste daraus. Und das finde ich ganz gut. Solche Menschen respektiere ich am meisten. Finde ich immer ganz gut. Ja, was ist denn deine Bewertung auf der Stanford-Skala? Also ich würde in diesem Fall tatsächlich zum ersten Mal den einen Stanford-Punkt nur vergeben. Okay. Weil ich fand, dass es dieses Mal überhaupt keinen roten Faden gab oder keinen übergeordneten Bogen, sondern dass es irgendwie so viele verschiedene Themen gibt, irgendwie, dass Männer durch, also ich verstehe die Aussage der Folge nicht, weißt du so, ob, ob jetzt Männer durch Technik ersetzt werden können oder ob man seine Ansprüche runterschrauben muss, das wäre so die Samantha-Story, wenn man, und so Brooke-mäßig, wenn man glücklich werden will, oder ob jetzt heiraten um des Heiratenwillens irgendwie eine Alternative ist oder so, das sind alles so verschiedene Themen, die aber gar nicht durch so eine gemeinsame Erzählung zum Schluss auf einen Punkt gebracht werden. Deswegen würde ich der Folge tatsächlich nur einen Stanford geben. Okay, ich bin bei 2 dabei. Einfach aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, die Ramla-Szene ganz lustig finde mit Charlotte. Dann natürlich Bernie Turteltaub unfassbar unterhaltsam fand. Und ja, es ist einfach auch dieses Kostüm von Stanfords Oma ist einfach großartig. Großartig. Und viele, viele Zitate, wirklich viele großartige Zitate, die ich herausgefunden habe. Gut. Ja, super. Das war die Folge Nummer 9, Wunder der Technik. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.